Ich habe eure Zukunft in eurer Scheiße gelesen. Ratet mal, wie sie aussieht. Sie sieht scheiße aus. Wir treten auf mit der Hand am Sack. Ausverkauft ist die Pille in der ganzen Stadt. Mütter angekackt, überall Schinken gestankt. Furzen toben nackig rum wie Kinder am Strand. Mische Rap mit Reggae, wir mischen Punk und Techno. Wir machen alle arm, bald ist das ganze Land ein Ghetto. Rappt ruhig so hart wie ihr wollt. Wir sind Pimps. Unsere Milchzähne waren schon aus Gold. KIZ mit dem Sound, bei dem die Boxen platzen. Machen Tracks bis dahin deutschen Rap an Fotzen wachsen. Wir kommen mit Panzer auf die Bühne und ihr müsst applaudieren. Ihr lasst euch in den Arsch ficken, wir uns ins Gesicht tätowieren. Wenn das Album rauskommt, hat deutscher Rap Schwangerschaftsstreif. Wir versuchen jeden Tag die Wetterschaft an uns zu reißen. Tarek KIZ, ich bin umgeben von Weißen. Fressen, schlafen, ficken, rappen, Verträge zerreißen. Eine Woche Training reicht nicht, Junge, du bist nicht Rocky. Ich komm, phaser dich weg und rufe, beam me up, Scotty. Rapper hängen uns wie Hunde am Arsch. Ihre Nutten gucken und sabbern rum wie der Papst. Ihr seid kompliziert, die wir sind Proll aus Prinzip. Du bist stolz auf dein Bezirk. Ich bin stolz auf mein Glied. Don't fight. It's a chainsaw massacre.